بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأصحابه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, wir möchten inshallah jetzt eine kleine Vortragsreihe starten bis zum Ramadan mit dem Titel Vorbereitung auf den Ramadan. Allgemein kann man sagen, das, was wir durchnehmen, gilt auch für allgemein Fasten, weil der Lohn des Fastens ist gewaltig. Und heute möchte ich beginnen, warum wir fasten eigentlich. Warum sollten wir fasten? Weswegen fasten wir? Ich rede nicht vom Lohn. Über den Lohn und was wir darüber bekommen, möchte ich nächste Woche sprechen, inshallah. Was die Belohnung da ist, ist gewaltig, subhanallah. Aber was steckt dahinter? Ist es, weil wir Arme, damit wir uns fühlen wie Arme? Oder ist das, damit wir ein bisschen abnehmen? Welchen Grund hat das? Und es gibt viele Weisheiten, warum die Muslime fasten. Und die Gelehrten haben darüber Bücher geschrieben. Und vieles wurde gemunkelt. Aber auch vieles ist klar. Aber lasst mich euch eine Sache zu Beginn sagen, die euer Denken in Bezug auf das Fasten komplett ändern wird. Und ihr mit mehr Kraft und mehr Motivation ans Fasten herangeht. Eine Sache, die ihr vorher noch nicht gehört habt. Und darauf will ich den kommenden Unterricht aufbauen, inshallah ta'ala. Denn viele Sachen hat man gehört, das ist so, das ist gut, das ist hin und her. Aber eine Sache, vielleicht hat der ein oder andere nicht mitbekommen. Oder das kommt nicht so gut raus. Und das ist, subhanallah, stell dir vor, jetzt seid mit mir, konzentriert euch. Stellt euch vor, du schaffst es, einen Monat zu unterlassen, was eigentlich halal ist. Essen und Trinken ist halal. Ja, ist erlaubt. Ja, ist erlaubt. Das heißt, du stell dir vor, du schaffst es, einen Monat zu unterlassen, was eigentlich halal ist. Dann, wenn du das schaffst, dann wird dir nach diesem Monat das, was haram ist, einfacher sein zu lassen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und das ist eines der größten Weisheiten, die wir vom Fasten haben, subhanallah. Das leider sehr untergeht. Wenn du es schaffst, einen Monat, einen kompletten Monat für Allah subhanahu wa ta'ala, auf dein Essen, auf dein Trinken, auf schlechtes Gerede, auf Geschlechtsverkehr und so weiter zu verzichten, obwohl all diese Sachen, halal sind, außer schlechtes Gerede, aber allgemein viel reden, aber lassen wir Essen und Trinken und Geschlechtsverkehr. Das ist eigentlich halal. Und wenn du das schaffst, halal zu unterdrücken, einen Monat lang, weil dein Herr das will, Allahu Akbar, wie leicht muss es dir dann fallen, nach dem Ramadan Haram, was dein Herr dir verboten hat, zu unterlassen. Das ist dann nichts. Das ist nichts. Man könnte sagen, du lachst das Haram aus. Sagst du, subhanallah, einen Monat habe ich auf Essen und Trinken verzichtet. Und hier in Deutschland, subhanallah, wir fasten sehr lange, 17, 18 Stunden, 20 Stunden teilweise. Ja, subhanallah. Und so viel Fasten, und das ist für halal. Wir unterlassen das, dass Allah uns den Lohn gibt. Wie ist es dann, wenn dann nach Ramadan, wenn wir gekräftigt, motiviert, gestärkt, voller Iman rausgehen und dann ein Haram zu uns kommt, dann sagen wir, nein, stopp, ich habe Halal geschafft zu unterdrücken, das schaffe ich mit links. Und möge Allah uns von ihnen machen lassen, subhanallah. Subhanallah. Das ist das. Und schaut noch, meine lieben Geschwister, As-Siyam, das Fasten, auf Arabisch As-Siyam oder As-Sawm, bedeutet wörtlich, die islamische Bedeutung machen wir später, aber wörtlich bedeutet das Enthaltung. Und eigentlich Enthaltung vom Sprechen. Enthaltung vom Sprechen, das heißt, du schweigst. Du schweigst. So wie Allah subhanahu wa ta'ala uns erzählt von Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma. Er sagt, ich habe dem Barmherzigen oder dem Allerbarmer Fasten gelobt. Als sie, als Maryam a.s. Isa a.s. bekommen hat zu ihr gesagt wird, geh zu deinem Volk mit dem Kind auf der Hand und sag zu ihnen, ich habe meinem Herrn Fasten angeboten. Das heißt, alle wissen, wenn sie das sagt, keiner darf mit ihr reden, weil sie kann sowieso nicht reden, weil sie fastet. Und dann zeig mit dem Finger auf sie, auf dem Kind. Und das Kind, Isa a.s. hat geredet. Das wissen wir. Alhamdulillah. Und das ist eine Sache, die interessant ist, subhanallah. Fasten, sich zu enthalten von einer Sache, die halal ist. Und wer das schafft, subhanallah, was eigentlich halal ist, der schafft auch das, was haram ist, ganz leicht an. Das fällt ihm dann so einfach, dass das schon fast lächerlich für ihn ist. Er sagt, essen und trinken lasse ich und haram lasse ich nicht. Natürlich lässt du dann haram auch. Allahu Akbar. Ja, haram ist das, was verboten ist. Damit wir klären, nur ganz kurz die Begriffe halal und haram. Halal bedeutet eine Sache, die du machst, jetzt von dem islamischen Usul-Regeln her, von den Usul-Regeln, von den Grundlagen her, bedeutet halal, dass wenn du eine Sache, dass dir das Gesetz, das islamische Gesetz etwas angeboten hat, was auch erlaubt ist, wie das Gebet zum Beispiel, und du das tust, dann wirst du belohnt. Und haram ist das Gegenteil. Das heißt, das Gesetz hat dir, das islamische Gesetz, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir etwas verboten. Und wenn du dich davon enthältst, wirst du belohnt. Und wenn du es tust, ja, wirst du bestraft. Und so ist das mit zum Beispiel dem Gebet, mit dem Fasten und vielen anderen Sachen. Dass wir sagen, erlaubt und verboten. Nur ganz kurz erklären zwischendurch. Das Fasten, meine edlen Geschwister, ist eines der größten Beweise, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Allahu Akbar. Warum das ja, aber Michael? Das ist so, weil du unterlässt das, was erlaubt für dich ist, Essen und Trinken ist und Geschlechtsverkehr, einen kompletten Monat lang nur für ihn. Allahu Akbar. Und das steigert deine Gottesfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das steigert, das bringt dich näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Liebe, die du zeigst, beweist, deine Liebe ist immer mit Beweis. Keine Liebe wurde jemals akzeptiert, die nicht bewiesen wurde. Subhanallah. Jemand, der zu dir sagt, ich liebe dich, aber behandelt dich das am schlechtesten, das heißt, diese Person liebt dich nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich liebe dich, oder er trägt das im Herzen, diese Liebe, dann kommt das aus dem Herzen raus. Und so ist es mit Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Das heißt, dieses Fasten, eines der Weisheiten dahinter ist auch, dass du deine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala beweist. Und dass du zeigst, wie stark und wie groß du Allah subhanahu wa ta'ala bei dir ist. Und wir machen all diese Sachen, damit wir Gottesfurcht erlangen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, o ihr Gläubigen, o diejenigen, die ihr glaubt, euch wurde vorgeschrieben, das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde. Weswegen, ja Allah, la'allakum tattaqun, merkt euch das. La'allakum tattaqun. Nicht, dass wir uns wie Arme fühlen, nicht, dass wir zum Abnehmen das machen, nicht, dass wir sonst irgendwelche Schande oder Schlechtigkeit oder Tadel bekommen. Nein. La'allakum tattaqun, auf dass wir gottesfürchtig werden, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigt und dass unsere Taqwa, unsere Gottesfurcht steigt und wir dadurch zu Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen können. Subhanal Malik, dein Gehorsam, deine Liebe und deine Stellung, subhanallah, Allah wird inshallah mit dir zufrieden sein und so bekommst du dann dein Wohlgefallen. Subhanallah. So bekommst du dann seine Wohlgefallen. Subhanallah. Subhanal Malik. Und das ist das Wichtigste. Was braucht ein Muslim noch, außer das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala? Nichts anderes. Nichts anderes. Wenn du das, was erlaubt ist, lässt für Allah subhanahu wa ta'ala, um damit deine Liebe zu beweisen und deine Gottesfurcht zu steigern, dann wird und dein Gehorsam zu zeigen zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah deine Stellung erhöhen und Allah wird insha'Allah ta'ala mit dir zufrieden sein und dann bekommst du sein Wohlgefallen. Und wer das Wohlgefallen Allahs bekommt, dem geht es gut im Diesseits und noch besser im Jenseits. Möge Allah uns von ihnen sein lassen. Subhanallah. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass jemand auch Benehmen hat im Fasten. Dass er aufpasst, was er sagt, was er tut, wie er geht, wie er sitzt, subhanallah. Ein Fastender, dein Zustand des Fastens sollte ganz anders sein, wie dein Zustand, wenn du nicht fastest. Das ist sehr wichtig, subhanallah. Das ist sehr wichtig. Ein Hadith von Abu Huraira überliefert, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, wo der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Rawah al-Bukhari. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns, sehr wichtig hier, er sagt, wer die falsche Zeugenaussage oder anders gesagt, das schlechte Gerede, ja, wer das schlechte Gerede und das Durchsetzen oder dessen Durchsetzung nicht unterlässt, die schlechte Tat dazu nicht unterlässt, der braucht nicht für Allah sein Essen und so trinken zu unterlassen. Und so ist das mit Fasten. Das heißt, wenn deine Zunge und deine Taten, keine schlechten Taten und deine schlechten Worte unterlassen, ja, dann dein Fasten ist sozusagen fast umsonst. Das heißt, du machst eine gute Tat, gleichzeitig eine schlechte, die heben sich auf, hast du umsonst gefastet. Deswegen müssen wir uns vorbereiten, jetzt schon, mental. Wir müssen diese Sachen verstehen, wissen, subhanallah. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, dann beweist du ihm diese Sache. Nicht nur darin, dass du dich darin enthältst, nein, du steigerst dich und du sagst, ich möchte jetzt nur noch Gutes sprechen oder schweigen. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und seinen jüngsten Tag glaubt, der sagt Gutes oder schweigt. Und das Schöne im Arabischen, er sagt waliyasmut. Er sagt nicht waliyaskut. Yaskut im Arabischen bedeutet, dass du komplett schweigst. Und Yasmut, dass du nur am Schlechten schweigst. Deswegen kommt das vorher, sagt Gutes oder schweigt. Das heißt, Gutes ist erlaubt, Schlechtes nicht. Beziehungsweise sollte es so sein. Und das ist das, subhanallah. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi, wer die falsche Zeugenaussage und dessen Durchsetzung nicht unterlässt, falaysa lillahi hajatun. Und er sagt hier wörtlich übersetzt, Allah braucht dein Fasten nicht. Aber es wird doch meistens so übersetzt, subhanallah. Aber Allah braucht sowieso nicht. Allah ist As-Samad, alles braucht ihn und er braucht gar nichts. Subhanallah, das muss man verstehen. Ja? Er sagt, du sozusagen, du brauchst das nicht, dann zu machen. Du brauchst dann nicht essen und trinken zu lassen. Deswegen zu unter. Und das ist der Hadith bei Bukhari. Daher heißt das jetzt, dass wenn du sowieso die ganze Zeit Schlechtes redest und Quatsch machst, dass du auch essen und trinken darfst, dass du dann nicht fasten musst. Nein, nein, nein, so ist das nicht. Der Monat Ramadan ist dazu da, um dich zu erziehen. Um euch gegenseitig zu erziehen. Nicht, dass jemand kommt und nimmt diesen Hadith, ein Bruder oder eine Schwester, er regt sich gerade auf und sagt schlimme Sachen, sagt, wie kannst du nur, und der Gesandte Allah hat gesagt so und so, dann machst du ihn nur noch mehr Fitna. Nein, wir müssen uns selber erziehen und die andere Person erziehen. Sagen, ja Achi, ja Uchti, hör mal zu. So und so, vielleicht beruhigen wir uns gemeinsam, vielleicht schauen wir etwas, was. Vielleicht bringst du diese Person zum Lachen, lenkst du diese Person ab und dann erzählst du ihnen diesen Hadith erst danach. Und sagst du, guck mal, wir schaffen das, erziehen uns beide, einen Tag, zwei Tag und dritte, vierte Tag hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt. So ist der Fasten, so ist der Ramadan und so ist die Gemeinschaft, so sollte sie sein. Subhanallah. Naam. Und zu dieser Kategorie gehört auch der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam jenen empfiehlt, während dem Fasten beleidigt wird, zu sagen, ich faste. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und er beleidigt dich und er beschimpft dich und du merkst, du wirst sauer, dann sagst du, ich faste. Die Gelehrten haben sich gestritten. Sagst du, ich faste zu dir selber leise? Sagst du es zu dir selber laut? Oder sagst du es laut zu dir selber und zu dem anderen, damit der andere das hört? Und das ist wahrscheinlich die korrektere Meinung darüber. Das heißt, du sagst, ich faste zu dir selber erstmal. Sagst du, hey, egal, wird nicht sauer. Brich nicht, mach dein Fasten nicht kaputt deswegen, dass du ihn auch zurückbeschimpfst. Wir haben gerade gesagt, ja, wenn du schlechte Sachen sagst, schimpfst und so weiter, dann ist wie wenn du nicht gefastet hast. Deswegen sollen wir uns selber erinnern, sagen, ich faste. Oder du sagst zu dir selber, du fastest. Subhanallah. Du sagst, ich faste. Am besten sagst du es laut, ich faste, dass der andere es auch hört. Und das zwei oder dreimal soll man das sagen. So wie es im Hadith kommt. Subhanallah. So wie es im Hadith von Abu Huraira kommt. An Abu Huraira radiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu junnah. Fala yarfathu wa la yajhalu. Wa in imri'un qatalahu. Au shatamahu. Fal yaqul inni sa'imun. رواه البخاري ومسلم وفي الرواية مرتين أو ثلاث. Der Hadith heißt, das Fasten ist ein Schutz. Allahu Akbar. Für wen? Für dich und für die anderen. Für dich selbst, damit du nicht Schlechtes sagst und tust. Für die anderen, damit sie von deiner Zunge und deinen Taten bewahrt sind. Subhanallah Malik. Das Fasten ist ein Schutz. فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْعَلْ. So soll er nicht obszön oder unwissend reden. So soll er nicht obszön oder, das heißt, er soll nicht schlechtes, schlechte, beleidigende, obszöne Worte, diese nicht schönen, unangemessenen Wörter sprechen. Oder unwissend reden, wenn er sauer wird. Ja, unwissende Sachen sagen. Ja? Das heißt, er weiß nicht, was er sagt, was er sagen und tun soll, dann sagt er einfach irgendetwas. Nein, einfach schweigen. Was soll er tun? وَإِنْ مْرِئٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ. Wenn ihn jemand angreift oder beleidigt, also wirklich angreift, beleidigt, beschimpft, diesen Teil, فَلْيَقُلْ, sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, so soll er sagen, إِنِّي سَائِمْ, ich bin fastend. Ja? Ich bin fastend. Und bei manchen Überlieferungen zwei oder dreimal. Subhanallah. Und so ist das Fasten eine Erziehung für den Geist und die Seele. Und mit solchen Aussagen erinnert man sich immer wieder selbst und die anderen Hadith, und die anderen Leute daran, so wie es im Hadith ist. Subhanallah. Und das ist sehr wichtig, dass man eine Erinnerung hat, dass man sich selber erinnert und die anderen erinnert und dadurch sich selbst subhanallah kontrolliert und dadurch Geduld gewinnt. Subhanallah. Man lernt sich selbst zu kontrollieren und wird somit Herr über sich und seine Gelüste. Das heißt, seine Gelüste, sein Zorn wird nicht mehr die Oberhand ergreifen, sein Körper ist nicht derjenige, der die Oberhand hat, sondern seine Seele, sein Geist, sein Iman, sein Herz. Und das ist das Wichtige, meine geehrten Geschwister. Das ist das Wichtige, dass wir uns lernen zu kontrollieren, uns lernen, uns selber erziehen, subhanallah. Das ist der Weg zum Erfolg, meine geehrten Geschwister. Dass der Körper auf dich hört und nicht du auf deinen Körper. Allahu Akbar. Weil dein Körper sagt, du hast Hunger. Und du sagst, nein. Allah, Allah. So ist das. Du kontrollierst deinen Körper und nicht dein Körper dich. Und so ist es mit deiner Zunge und deinen Taten. Deine Zunge will etwas Schlechtes sagen. Du sagst, inni sa'im. Ich bin fastend. Du willst etwas Schlechtes tun. Du willst irgendwo etwas Schlechtes hingehen. Du willst etwas Schlechtes gucken. Du willst etwas Schlechtes hören. Du sagst, inni sa'im. Inni sa'im. Inni sa'im. Immer wieder erinnerst du dich selbst. Und wenn du mal was sagst versehentlich, erinnerst du dich selbst, machst du Taube, kehrst du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Ist kein Problem. Ja, ist kein Problem. Allah ist barmherzig. Und Allah liebt denjenigen, der immer wieder zurückkehrt. Immer du machst eine Sünde, kehrst zurück. Sünde zurück. Egal, du machst 1000 Sünden. Wichtig ist, dass du 1000 Mal zurückkehrst. Allahu Akbar. Weil immer, wenn du zurückkehrst, als ob du keine Sünde gemacht hast. Allahu Akbar. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir lernen, dass der Körper auf uns hört und nicht wie auf den Körper, so bringt es dich weg von Hochmut und es bringt dich hin zur Demut. Allahu Akbar. Weil dein Körper will etwas und du sagst, nein, ich ergebe mich zu Allah. Und das ist Gottesfurcht. Das ist Demut. Du beweist dir selber damit, wie stark du bist. Und Allah legt keiner Seele etwas auf, was sie nicht tragen kann. Und das ist sehr interessant, subhanallah. Das ist sehr interessant. Das heißt, Allah würde dir niemals das Fasten aufgeben, wenn er wüsste, du könntest es nicht tragen. Aber Allah weiß, dass du es schaffst, so gibt er diese Sache. Er macht es dir zur Pflicht, subhanallah, und du schaffst es mit Allahs Hilfe. Und du erziehst dich, und du wirst stark, und du bekommst Iman, und du lernst Sachen über deinen Körper, die du vorher nicht gelernt hast. Subhanal Malik. Wie schön ist doch das Fasten. Jabir radiallahu an sagte, und das Interessante hört man zu, was er sagte. Er sagt, wenn du fastest, dann sollen sich dein Gehör, deine Sicht und deine Zunge der Verleumdung enthalten. Allahu Akbar. Was? Verleumdung? Ja, ein Namima. Dass du über jemanden etwas sagst, was er nicht mag. Oder was nicht stimmt, besser gesagt. Wenn du über jemanden etwas sagst, was er nicht mag, aber es stimmt, aber er mag das nicht, dass du über ihn sagst, zum Beispiel er schläft viel, wie es im Hadith kommt, dann ist das Riba. Dann ist das üble Nachrede. Und wenn du etwas sagst, was nicht stimmt, das heißt du lügst, dann ist das Verleumdung. Und Jabir sagt, wenn du fastest, dann sollte sich dein Gehör, deine Sicht und deine Zunge der Verleumdung enthalten. Taib ya Jabir. Wir verstehen, die Zunge kann verleumden. Wie kann das Gehör und dein Gesicht verleumden? Geht. Wie? Indem du etwas hörst, was nicht richtig ist, was haram ist. Das heißt, du fastest eigentlich gerade, du solltest dich voll darauf konzentrieren, dass diese Sachen dich nicht erreichen, aber du sagst, ich möchte jetzt gerne Rockmusik hören. Ich habe jetzt so Lust drauf, während ich faste, das zu hören. Das macht kein Muslim, subhanallah. Das macht kein Muslim. Deswegen dein Gehör, genauso deine Sicht. Du senkst noch mehr deine Blicke. Ja, du guckst nicht nach Haram. Du guckst auf dich selber. Allah sagt im Koran, Qu anfusakum. Rette dich als erstes. Wenn du das geschafft hast, dann deine Familie. Ja, subhanallah. Rette dich. Zuerst guck, dass dein Gehör nur Schönes hört. Nur Koran hört. Und dass dein Gehör nicht an etwas beteiligt ist, wo Verleumdung gemacht wird. Nicht, dass du mit Leuten sitzt, die schlecht reden. Dann gehst du weg. Schützt du deine Ohren. Nicht, dass du bei Leuten bleibst, die Schlechtes machen und du guckst so. Schützt du deine Augen. Und noch viel wichtiger, schützt du deine Zunge, indem du selber diese Sachen nicht machst. Subhanallah. Und er erklärt uns das. Ja, er sagt, wenn du fastest, dann soll sich dein Gehör, deine Sicht und deine Zunge der Verleumdung enthalten. Und dann sagt er, unterlass die Kränkung der Nachbarn. Allahu Akbar. Unterlass die Kränkung der Nachbarn. Subhanal Malik. Sei er Muslim oder nicht Muslim. Sei er Muslim oder nicht Muslim. Selbst wenn dein Nachbar dich bekämpft im Ramadan. Sag, du bist so ein Muslim, ihr Muslime so. Sagst du, ich faste. Und vielleicht, du schenkst ihm sogar noch was. Gibst ihm was Süßes. Da wundert sich, sag, was ist mit dem los? Ich beschimpfe und da gibt mir was Gutes. Vielleicht kommt er dadurch zum Islam. Du weißt das nicht. Subhanallah. Lass, der Shaitan ist sowieso gefesselt. Und dazu werden wir kommen, inshallah. Werden wir alles in den kommenden Unterricht erklären. Er sagt, unterlass die Kränkung der Nachbarn. Es sollen an dir Ruhe und Ernst zu sehen sein. Wenn du fastest, du flippst nicht aus. Du bist ruhig. Ja? Und du alberst nicht rum. Du bist ernst. Weil das Fasten macht müde und du bist ernst bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist in Ordnung. Darf man Spaß machen? Natürlich. Darf man ausflippen mal? Natürlich. Mit Kindern spielen, mit Frau spielen. Aber das ist kein Problem. Alhamdulillah. Aber die Zeit vom Fasten soll sich unterscheiden von den Tagen, wo du nicht fastest. Das ist sehr wichtig. Deswegen sagt er, mach deinen Fastentag nicht wie deinen Esstag. Als Abschluss. Sagt Jabir a.s. Jabir radiallahu anh, er sagt, mach deinen Fastentag, den Tag, wo du fastest, nicht gleich wie den Esstag, den Tag, wo du essen tust. Und das ist wichtig. Diese Sache sollten wir uns merken, uns groß aufschreiben, dass unser Fastentag, er muss zu spüren sein in jeder Ebene von unserem Körper. Wenn wir von unserem Kopf anfangen, wir denken anders. Wir sollten gute Sachen denken. Wir sollten Gutes sehen und Gutes hören. Sogar Gutes riechen und Gutes sprechen oder schweigen in all diesen Angelegenheiten. Subhanallah. Unser Herz sollte Gutes denken über unsere Geschwister. Unsere Hände sollten Gutes tun. Subhanallah. Unsere Füße sollten sich zum Guten bewegen. So sollten wir den Ramadan erleben. So sollten wir das machen. Subhanallah. Und das ist das Eigentliche. Das ist die Weisheit hinter dem Ramadan. Allahu Akbar. Was viele nicht verstanden haben. Was bei vielen nicht angekommen ist. Das ist das, dass du in den Ramadan reingehst und als komplett andere Person herauskommst. Als gereinigte, gesäuberte. Jemand, der weiß, seinen Körper zu kontrollieren. Jemand, der weiß, sich selbst zu kontrollieren. Jemand, der weiß, ruhig zu bleiben und ernst zu bleiben. Allahu Akbar. Was ist dieser Ramadan? Was macht dieser Ramadan mit uns? Deswegen fasten wir, meine geehrten Geschwister. Damit wir Gottesfurcht erlangen, damit wir uns erziehen, guten Charakter erlangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ja, niemand ist mit mir am nächsten, am jüngsten Tag, außer der, wo guten Charakter hat. Ja, wenn du am jüngsten Tag bist, subhanallah, und keiner weiß mehr, was passiert, derjenige, der seinen Charakter verbessert hat, der wird mit dem Propheten sein. Und wer will nicht mit dem Propheten sein? Sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deswegen, wir sollten uns bemühen. Ein weiterer Sinn, und das hängt damit zusammen, des Fastens ist, dass der Gläubige sein Herz zum Nachsinnen und zum Nachsinnen über Allah subhanahu wa ta'ala und seine Schöpfung, über das, was er dir gegeben hat, das, was er dir nicht gegeben hat, über all diese, über den Himmel und die Erde, dass du sagst, وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Du hast das nicht alles umsonst erschaffen, ja Allah. Dass der Gläubige sein Herz zum Nachsehen und Allahs Gedenken öffnet. Ja? Und Allahs Gedenken öffnet. Und dies fällt ihm einfacher, weil er all diese Sachen die wir vorher erwähnt haben, von Essen und Trinken und Geschlechtsverkehr und schlechtem Gerede und schlechtem zu gehen und zu Haram zu gehen, unterlass das. Und so hast du mehr Zeit und mehr Verstand. Denn wenn der Körper fastet, funktioniert der Verstand viel besser. Deswegen sind die meisten Gelehrten dünn. Allahu Akbar. Außer die, die Krankheit haben natürlich. Meistens sind dünn. Sie haben erstens keine Zeit fürs Essen und zweitens, sie halten sich daran. Sie wissen, wenn sie wenig essen, dann ihr Körper, ihr Verstand funktioniert mehr. Und so sollten wir im Fasten, im Ramadan, im fastenden Zustand sein, dass unser Herz über Allah nachdenkt. Dass unsere Gedanken zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen und schauen, subhanallah, das gehört zum Fasten dazu. Weil wenn wir fasten, wir sind auch müde. Wir können nicht den ganzen Tag beten, den ganzen Tag Koran lesen, den ganzen Tag Gutes sprechen, Dhikr machen. Das schaffen wir nicht. Aber eines der schönen Sachen im Islam ist, leg dich hin und denke darüber nach. Du kannst über Allah nachdenken. Leg dein Handy auf die Seite, mach den Fernseher aus, mach den Laptop aus, leg dich hin auf deine Couch, auf dein Bett und denk drüber nach. Guck deine Kinder an, guck deine Frau und deinen Mann an, guck deine Eltern an, schau deine Kinder an, was dir Allah subhanahu wa ta'ala alles gegeben hat und wie er sie gemacht hat, subhanallah. Sei dankbar und bedank dich bei Allah subhanahu wa ta'ala und sei dankbar, dass er dich recht geleitet hat von der Gemeinschaft dieser Umma gemacht hat und von Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gemeinschaft gemacht hat. Die Umma, die als erstes abgerechnet und als erstes ins Paradies darf. Die Umma, die am besten ist. Keine Umma ist besser als diese Umma. Subhanallah. Und das ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt. Das heißt, fang darüber an nachzudenken, nachzusinnen. Öffne dein Herz und öffne deinen Verstand. Subhanallah. So wie es im Hadith von Hanzala, und wer kennt diesen Hadith nicht, subhanallah. Der Hadith von Hanzala, als Hanzala sagt, Hanzala ist Munafiq geworden, Hanzala ist Munafiq geworden. Er sagt, Hanzala ist ein Heuchler geworden, ist ein Heuchler geworden. Abu Bakr sagt, ja, warum sagst du so etwas? Der sagt, ja, Abu Bakr, wenn wir mit dem Gesandten Allah sind, dann als unser Iman ist stark, unser Iman ist gefüllt, als ob wir fast im Paradies sind. Subhanallah, als ob wir das Paradies und das Feuer sehen. Und wenn wir zu unseren Familien zurückgehen, dann geht diese Sache, dieses Gefühl weg. Und Abu Bakr direkt löscht, dann Abu Bakr ist auch ein Heuchler, lass uns zum Propheten gehen. Subhanallah, und sie gehen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie erzählen ihm diese Angelegenheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lacht. Und er sagt, jede Sache hat seine Zeit. Ja, Alhamdulillah, jede Sache, die ist zu seiner Zeit, die andere, ich gebe euch den Hadith sinngemäß, die andere Sache zu einer anderen Zeit, ja, Alhamdulillah, subhanallah. Und wenn du ständig in diesem Zustand wärst, wie du bei mir bist, ja, wie du in den Vorträgen bist, wie du in den Khutbas bist, wie du in den Durus bist, dann würden wahrlich die Engel herabkommen und dir die Hände geben, weil du voll in Iman hast. Aber so ist der Iman, der sinkt und steigt in Ahl Sunnah. Subhanallah. So ist Alhamdulillah, er macht sich Sorgen über seinen Iman und so sollte sich ein Muslim Sorgen machen, Gedanken machen. Und das Interessante hierbei jetzt zu diesem Hadith ist, Abu Sulaiman ad-Darani sagt dazu, in der Tat, wenn die Seele, und hier ist gemeint das Ego, wenn die Seele hungert und durstet, wird das Herz mild und rein. Allahu Akbar. In der Tat, also wahrlich oder gewiss, wenn die Seele hungert, und schreibt euch das auf, wahrlich, wenn die Seele hungert und durstet, wird das Herz mild und rein. Und wenn sie satt ist, wird das Herz blind sein. Subhanallah. Wird das Herz blind sein. Und deswegen, ihr seht, wenn wir hungern und dursten, wird unser Herz mild und rein und wir machen uns Gedanken und wir wollen uns verbessern und wir wollen aufsteigen, wir wollen Gottesfurcht erreichen. Allahu Akbar. Das sind unsere Ziele, die wir uns vor den Augen halten sollten. Und natürlich, eines der wichtigsten Sachen auch in Ramadan ist, dass wir lernen Dankbarkeit. Allahu Akbar. Wir lernen Dankbarkeit. Du dankst für das, was du hast. Du dankst für das, was du hast. Woher weißt du das? Indem du darauf verzichtest. Subhanallah. Du siehst, du denkst über Essen und Trinken. Das hast du jeden Tag, das hast du die ganze Zeit. Und plötzlich hast du es nicht mehr. Du musst darauf verzichten. Auch wenn es einige Stunden sind. Manche müssen tagelang darauf verzichten. wochenlang darauf verzichten. Du verzichtest einige Stunden darauf, so lernst du, dankbar zu sein, dass Allah dir Essen und Trinken gegeben hat, dass Allah dir Vermögen gegeben hat, und gleichzeitig lernst du Milde und Barmherzigkeit zu denen, die das nicht bekommen haben. Du siehst, wie kostbar das ist, und du wirst dankbar. Und das Wichtige, meine geehrten Geschwister, was viele nicht wissen, deswegen merkt euch das, schreibt euch das auf, schreibt es euch hinter die Ohren oder direkt in euer Herz. Dankbarkeit hat drei Säulen. Das ist wichtig. Dankbarkeit hat drei Säulen. Ohne diese gibt es keine wahre Dankbarkeit. Ohne diese gibt es keine wahre Dankbarkeit. Das ist, haben die Gelehrten aufgeschrieben, definiert, subhanallah. Erstens ist, merkt euch das, erstens, die erste Säule von Dankbarkeit, mit der du, nur wenn du alle drei hast, wird deine wahre Dankbarkeit sichtbar. Ja, ist, sich der Gunst in seinem Herzen ehrlich und wahrhaftig eingestehen, dass das von Allah ist. Das heißt, dieses Essen und dieses Trinken, dieses Vermögen, alles, was du hast, da sagst du, das ist von Allah. Und du bist ehrlich darin. Du sagst die Sache in deinem Herzen. Du gestehst es dir ein. Du sagst, ohne Allah wäre ich nichts. Allah hat mir all diese Sachen gegeben. Und du gestehst es dir ein. Du hast Ikhlas, Aufrichtigkeit. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Dass du nicht vorne rum sagst, ja, das ist von Allah, danke Allah. Aber in deinem Herzen sagst, ja, aber ich habe dafür gearbeitet, das ist doch meins. Nein. Allah hat dir das gegeben. Dass du bist dankbar. Das heißt, in deinem Herzen drin bist du ehrlich und wahrhaftig und gestehst dir ein, dass das von Allah ist. Die zweite Säule ist, dass du diese Sache dann offenkundig erwähnst und Allah dafür Lob preist. Ja? Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Duha, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Was die Gunst deines Herrn angeht, die er dir gegeben hat, فَحَدِّثْ. So erwähne sie. Ja? So erwähne sie. Oder wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ الَّتِي نَعْمْتُ عَلَيْكُمْ. Erwähnt die Gunst, die Gaben, die ich euch gewährt habe. O Söhne Israels, erwähnt die Gunst, die Gaben, die ich euch gewährt habe. Das ist der zweite Punkt. Nachdem du das in deinem Herzen anerkannt hast, dass du offenkundig sagst, das ist von Allah. Dass du das einkaufst und dass du Allah subhanahu wa ta'ala dafür Lob preist. Und die dritte Sache, und das gehört dazu, dass du diese Gabe, die er dir gegeben hat, nur in erlaubten Dingen und im Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala verwendest und nicht in Haram. Das heißt, wenn er dir Vermögen gegeben hat, dass es nur in Halal ist. Oder in Mubah, in erlaubten Sachen. Aber nicht in Haram. Nicht in Sachen, die er verboten hat. Das ist wahre Dankbarkeit für eine Sache. Diese drei Punkte. Wer diese drei Punkte einhält, der ist wahrhaftig dankbar. Wer nur eine Sache davon nicht einhält, der ist nicht dankbar. Und Allah kennt die Herzen. Allah weiß, was in den Herzen ist. Diese drei Sachen müssen gemeinsam erfüllt sein, damit die Dankbarkeit erfüllt ist, gegeben ist. Ansonsten ist es keine wahre Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit bringt dich dazu, wie vorhin schon gesagt, an andere zu denken, die das nicht haben. Und somit bringt es dich dazu, Gutes zu tun, die diese Gunst nicht erhalten haben. Wie bringt es dich dazu? Indem du gute Taten tust und für sie spendest. Du spendest das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und ihr werdet niemals, oder ihr werdet nicht die Frömmigkeit, die vollständige Frömmigkeit erreichen, außer ihr spendet mit dem, was euch am liebsten ist. Subhanallah. Außer ihr spendet dem, was euch am liebsten ist. Und es gibt viele Hadith über diesen Vers. Wir haben jetzt leider keine Zeit, die schönen Geschichten dazu zu erzählen. Aber so ist das. Das heißt, dieses Fasten bringt dich zur Dankbarkeit. Diese Dankbarkeit bringt dich zur Milde und Sanftmut. Und dadurch, durch dieses Mitleid, was du hast, spendest du für Allah subhanahu wa ta'ala. Und siehst du, es kommt wieder zu dir zurück, diese Spende. Und keine Spende, Allahu Akbar, und das ist sehr schön. Keine Spende, du dir gibst, kommt bei den Armen und Bedürftigen an, nicht, bevor sie nicht die Hände Allahs berührt haben. Allahu Akbar. Das heißt, diese 5 Euro, diese 10 Euro, die du gibst, die gehen erst in die Hände Allahs, bevor sie den Armen erreichen. Deswegen pflegte Aisha radiallahu an, dass wenn sie immer das, was sie spendete von Geld und was sie hatte, zum einen zu parfümisieren und dann zu schenken. Man sagte, warum machst du das, ja Aisha? Sie sagte, weißt du denn nicht? Weißt du denn nicht, dass die Spende, bevor sie den Armen erreicht, erst in die Hände Allahs fällt? Und ich will, dass es schön riecht bei Allah. Ja Allah, ja Allah. Was für ein Iman, was für eine Eigenschaft. Subhanallah. Sieht man all das? Das ist die Weisheit hinter Fasten. Und die Gelehrten haben so viel geschrieben und so viele Bücher und so viele, subhanallah, das können wir niemals zusammenfassen. Das, was ich gebe, ist eine Zusammenfassung von all diesen schönen Sachen. Subhanallah. Und natürlich, das Fasten hat auch einen gesundheitlichen Vorteil. Ja, das Fasten zwingt unser Verdauungssystem, eine Zeit lang weniger zu arbeiten, weniger Durchfluss zu haben und zur Ruhe zu kommen. So kann es sich in Ruhe entgiften, sich selbst reinigen und zu Kräften kommen. Und subhanallah, diese Art des Fastens, der Fasten vom Islam, ist wissenschaftlich belegt, dass es für den Körper sehr, sehr gesund ist. Früher haben sie alle gesagt, wie könnt ihr nur so viel und das ist doch nicht gut. Und jetzt sagen sie alle, das ist das Beste, was man machen kann. Subhanallah. Das Beste, was man 30 Tage so fasten, wie die Muslime fasten und der ganze Körper ist entgiftet, gereinigt, gestärkt, kommt man dann raus. Subhanallah. Und natürlich, als Abschluss, meine geehrten Geschwister, all diese Sachen führt zu Geduld. Das Fasten, eines der wichtigsten Weisheiten ist, dass es dich zu Geduld bringt. Wie wir es ganz am Anfang erwähnt haben, dass wenn du schaffst, geduldig auf Halal zu verzichten, so bekommst du diese Geduld und du wirst geduldig sein, in Haram zu verzichten. Subhanallah. Das wird dir einfacher fallen. Und subhanallah, wer kennt nicht den Lohn der Geduldigen? Der Lohn der Geduldigen wird im Koran so viel und so oft erwähnt. Subhanallah, der einzige Lohn, den ein aufrichtiger Geduldiger hat für Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Paradies. So viel, an so vielen Stellen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, für die Geduldigen ist, die Geduldigen sind die Erfolgreichen, die Geduldigen bekommen das Paradies, nur wer geduldig ist, bekommt das Paradies. So oft, subhanallah. Geduld, das Fasten bringt dir Geduld bei. Und all diese Sachen, was wir erwähnt haben, dass du geduldig bist, du wirst durch das Verzichten geduldig. Du wirst, dass du deine Zunge im Zaun hast, geduldig. Du lernst dich selber zu kontrollieren und wirst geduldig. Subhanallah. Du zeigst Dankbarkeit und gleichzeitig bist du geduldig in dieser Dankbarkeit. Subhanallah. Und du zeigst diese Dankbarkeit, indem du gute Taten machst. Subhanallah. Und das sind einige Punkte, einige wichtige Punkte, Weisheiten des Fastens, warum wir fasten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ermöglichen, diese uns anzueignen in Ramadan. Subhanallah. Und uns schaffen, uns in Ramadan so hinzubekommen, dass wir all diese Eigenschaften und noch mehr, inshallah, entfalten können in Ramadan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ramadan erreichen. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khayran, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.